Die Auseinandersetzung mit der eigenen, subjektiv empfundenen körperlichen Unmännlichkeit ist so ausgeprägt, dass es merkmalsspezifische Untergruppierungen in der Incel-Community gibt. Height-Cells etwa sind angeblich zu klein für die Liebe. Ball-Cells zu kahl. Skull-Cells leiden unter der Form ihres Schädels oder des Kiefers. Und Wrist-Cells haben zu schmale, zu feminin wirkende Handgelenke. Doch wer genau antagonisiert sich hier eigentlich so lustvoll? Auch wenn der Begriff Incel auf eine 1997 von einer Studentin gegründete Online-Selbsthilfegruppe namens Elena's Involuntary Celibacy Project zurückgeht, lassen sich schon früher Spuren einer systematisch kultivierten digitalen Frauenfeindlichkeit finden. Hierzu muss man auf die Genese der sogenannten Manosphäre, der frauenfeindlichen Subkultur des frühen Internets, schauen. In ihrer Zusammensetzung waren Foren, Chats und Usenet-Gruppen Anfang der 90er durch eine gewisse Homogenität gekennzeichnet, da vor allem technisch interessierte weiße Männer mit akademischem Hintergrund und genug Ressourcen für die notwendige Technik überhaupt Zugang zu diesen kommunikativen Räumen hatten. Heute agieren Gruppen junger Männer, die sich online radikalisieren und in den Kaninchenbau hinabrutschen, wie digitale schlagende Verbindungen. Ausgestattet mit einem nihilistischen Fatalismus und den multimedialen Mitteln einer globalen Vernetzung entwickeln sie Rituale, Mutproben und kommunikative Codes. Sie pflegen bestimmte Ästhetiken und spielen bestimmte Spiele, in denen es um Eskapismus und um Wettkampf geht, um eine Welteinteilung in Gewinner und Verlierer. In einer Mischung aus Zorn und Hoffnungslosigkeit bestätigen sie sich gegenseitig die Ungerechtigkeit der Welt, in der sie leben. Die eigene Misere ist das identitätsstiftende Elend ihrer Fiktion. Antagonisten, die eigentlich Protagonisten sein wollten, geht die Wut nie aus.